Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Ich bin, glaube ich, am zweiten Tag hineingekommen in das Studio. Und ich habe gesagt, so, also ich biete euch mal an. Und dann habe ich losgelegt, so wie man eigentlich bei jeder Probe denkt, oh Gott, das ist zu viel, das ist zu viel. Und ich habe gemerkt, bei der Aufnahme, das ist richtig durchgegangen mit mir. Halt, bleib stehen, komm her. All das, was man vielleicht in den 40er, 30ern auf dem Theater so gespielt hat, konnte ich da so ausleben. Aber ich hoffe trotzdem authentisch, weil gutes Pathos ist nichts anderes als Leidenschaft. Gutes Pathos ist nichts anderes als Leidenschaft, sagt die Schauspielerin Petra Morset. Und leidenschaftlich wird sie gleich zu hören sein, in ungewohnter Rolle, nämlich als Königin der Nacht. Im Ö1 Hörspiel bringen wir heute quasi als Vorprogramm der Direktübertragung der Zauberflöte aus der Wiener Staatsoper um 19 Uhr die Zauberflöte in ungewohnter Fassung, nämlich fast ganz ohne Wolfgang Amadeus Mozart, aber dafür wortgetreu am Text von Emanuel Schikaneder ausgerichtet. Die Zauberflöte ohne die Musik Mozarts, so dachten wir, bietet die Chance, einen neuen Blick auf die Handlung der Oper zu werfen. Mozarts Zauberflöte ist ja formal keine klassische Oper, sondern ein Singspiel. Es gibt hier keine Rezitative, sondern zwischen den Arien zum Teil sogar sehr ausführliche Dialoge. Und sowohl den gesungenen Text als auch den gesprochenen zu verstehen, sei wesentlich, um die Geschichte zu begreifen, sagt der Theater- und Hörspielregisseur Leonhard Koppelmann. Ich habe einige Zauberflöteninszenierungen gesehen, aber erst bei der Lektüre des Librettos von Schikaneder tatsächlich die Geschichte verstanden und wahrgenommen. Und das erschien mir dann doch plötzlich ein interessanter Ansatz, sich diesem Stoff nochmal zu nähern und ja mal hineinzuhorchen, was da tatsächlich und eigentlich verhandelt wird. Was wird in der Zauberflöte tatsächlich verhandelt? Was ist Mozarts bekanntestes Werk? Ein Mysterienspiel, ein Märchen, eine Freimaureroper, ein humanistisch-utopisches Lehrstück? Worum geht es in der Zauberflöte? Für die Schauspielerin Pippa Galli, die in der Zauberflöte die wirkliche Heldin des Stücks, nämlich Pamina, die Tochter der Königin der Nacht, verkörpert, ist das Stück geprägt von vielen wundersamen Begebenheiten. Für mich ist das ein Fantasy-Märchen irgendwie. Also mit so verschiedensten Anspielungen auf Genres. Ich weiß nicht, also Romeo und Julia oder was ist da noch drin? Ja, eben so Thriller-Elemente. Aber ich finde, durch diese Prüfungen und so und diese seltsamen Figuren, die da vorkommen und mit diesem Glockenspiel und irgendwie so merkwürdige Dinge. Also ich weiß ja auch, dass da irgendwie Freimaurer-Zitate drin sind, aber damit habe ich mich jetzt nicht so beschäftigt. Mich erinnert es eher so wirklich an so einen Fantasy-Roman. Ein niveauvoller Fantasy-Roman, so. Der aber auch durchaus komödiantische Elemente hat. So. Ein niveauvoller Fantasy-Roman, das kann sein. Ohne Mozarts Musik zeigt sich ein differenzierteres Bild der Zauberflöte, meint Hörspielregisseur Leonhard Koppelmann. Also genretypisch hat es schon sehr viel Märchenhaftes, nur wird es ja gerne auch als Kinderoper gespielt und insofern eigentlich immer als sehr liebliches oder kindgerechtes Märchen wahrgenommen. Dabei ist es doch eher ein sehr dunkles oder ja auch im Grimmschen Sinne gemeines Märchen und hat Fallstricke und Abgründe, die so ein bisschen immer in der Musik verschwinden oder durch die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart auch ein bisschen verkleidet werden. Und diese doch ursächliche und rohe Gewalt, die es in diesem Stück auch gibt, die erscheint mir bei genauerer Lektüre so gar nicht kindgerecht. Blickt man nur auf den Text und die Handlung, so muss man sagen, dass die Zauberflöte in keiner Weise kindergerecht ist. Aber Mozarts zauberhafte Musik verzaubert das Publikum. Sie erst macht es möglich, die dramatischen Ereignisse der Oper aufzunehmen, ihnen gleichsam standzuhalten. Möge die Hörspielfassung der Zauberflöte also auch jene Inhalte deutlicher werden lassen, die von Mozarts faszinierender Musik manchmal gleichsam verborgen werden. Thank you.